WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Wir haben heute Nacht eine Themennacht und das Thema heißt Mut. Und ich möchte sehr gerne heute mit Leuten sprechen, die dem Mut anderer Menschen sehr viel zu verdanken haben. Und gerne mit Leuten, die für ihr eigenes Leben schon sehr viel Mut aufgebracht haben. Also habt ihr Mut gehabt, euch zum Beispiel zu eurer Sexualität zu bekennen? Habt ihr Mut aufgebracht, ja vielleicht einen ganz ungewöhnlichen, unkonventionellen Lebensweg zu gehen? Habt ihr Mut aufgebracht, eure eigene Angst vor was auch immer zu bekämpfen? Habt ihr Mut aufgebracht, jemandem vielleicht beim Sterben zu helfen? Telefonnummer 0800 220 50 50, wie immer natürlich kostenfrei für euch, oder mailt uns domian@wdr.de. Nun bin ich sehr gespannt, was für Mutgeschichten wir heute hören werden. Der erste Anrufer ist der Marvin und Marvin ist 23. Guten Morgen, Marvin. Guten Morgen. Hi. So, hi. Du hast zum Thema Mut angerufen, warum? Genau, weil ich habe letztes Jahr, einen Tag vor Silvester, einen älteren Herrn aus einer brennenden Küche rausgeholfen. Du hast, ja. Die Leitung ist sehr schlecht, du hast einem älteren Herrn aus der brennenden Küche herausgeholfen? Genau. Ja. Was genau war da passiert? Ja, wie man im Nachhinein dann gewusst hat, hat er versucht, in der Mikrowelle einen Kirschkernkissen zu erhitzen. Ich habe es nicht verstanden. Er hat in der Mikrowelle versucht, was zu erhitzen? Ein Kirschkernkissen. Ein Kirschkernkissen? Okay, genau. Ja, verstehe. Ein Wärmekissen. Ja. Ja, und dann, ja, leider dumm gelaufen, hat die Mikrowelle dann angefangen zu brennen. Ach du je. Ja, daraufhin wird die Flammen dann auf den Kühlschrank immer gegriffen und von da auf den Rest der Küche. Mhm. Ja, das ging auch alles recht schnell. Ich glaube, das waren 2-3 Minuten. Dann mussten wir bei der Polizei noch die ganzen Daten da lassen und dann, ja, wurden ins Krankenhaus geliefert, mein bester Kumpel und ich, der hat auch geholfen, hatten eine Gott sei Dank Leiste. Moment, wo war das, in einem Mietshaus? Ja. Ja, und wie und wo hast du oder habt ihr das entdeckt und wahrgenommen? Ja, mein Kumpel hat das bemerkt. Wir wollten uns eigentlich treffen und ich habe mich gewundert, warum er nicht kam. Daraufhin habe ich ihn dann gefragt, wo er bleibt. Mhm. Ja, dann hat er halt gesagt, hier brennt. Und dann hat er mir gesagt, wo, das war auch direkt eine Straße weiter, die Feuerwehr war gerade auf dem Weg. Also man konnte von draußen schon sehen, dass es da in der Wohnung brennt. Ja, genau. Die Tür stand hier offen. Die Leute kamen nach und nach raus. Mhm. Und ja, ich habe halt erstmal geguckt, lohnt sich das und was überhaupt los ist. Weil die Feuerwehr, die kam ja schon. Die waren noch nicht weit weg. Aber ich war ja selbst 3 Jahre bei einer Feuerwehr, also bei einer Freiwilligen gewesen. Ah ja, also Fachmann. Ja, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, okay. Ja, und dann habe ich gar nicht lange überlegt. Bin dann reingegangen, habe rausgeholfen bei der ernsthaft mit dem Handtuch versucht hat, noch irgendwas zu löschen. Oder irgendwie den Brand zu bekämpfen, aber da war gar keine Chance. Ja, war das schon sehr verqualmtes Zimmer? Die Küche, die war schon sehr verqualmt, ja. So, der Mann war bewusst bei Bewusstsein, weil er ja noch da am Agieren war. Und was hast du dann konkret gemacht? Ja, ich habe einen Freund nicht gebeten, mit rauszukommen. Das wollte der erstmal nicht. Ja, dann habe ich ihn einfach mehr oder weniger gepackt und einfach mit rausgezogen. Das hat ein bisschen länger gedauert. Der war 91, 92 vielleicht. Ach so, schon stolzes Alter. Ja, auf jeden Fall. Hat er sich gewehrt, weil er am Anfang nicht wollte? Nee, das nicht. Er hat sich nur ein bisschen gewehrt. Er hatte nur irgendein Nachthemd an. Da ist er wohl immer drauf getreten. Aber das war dann in dem Moment egal. Mhm. Ja, dann wurden wir ins Krankenhaus gebracht. Wie gesagt, mit einer leichten Rauchvergiftung. Gott sei Dank nur. Mhm. Und ja. Ja, super. Das heißt, wenn du nicht beherzt da eingegriffen hättest, hätte er vielleicht eine schwere Rauchvergiftung gehabt oder wäre gar gestorben. Ja, so übertrieben ist, weiß ich nicht, aber... Aber es wäre vielleicht schwieriger ausgegangen. Gut, die Feuerwehr war unterwegs, aber manchmal geht es ja gerade bei Brennen, das weißt du, so gut, ja um Minuten auch, was man da einatmet. Ja, Minuten, wenn nicht sogar Sekunden. Genau. Und ja, wie gesagt, das Dumme ist nur, ich habe, ob man es glaubt oder nicht, im Nachhinein sogar noch Kritik bekommen. Von wem? Von dem einen oder anderen Ex-Kollegen von der Feuerwaffe, sag ich mal. Ja, das haben die aber dann ziemlich schnell ignoriert, weil das muss irgendwo nicht sein und das ist für mich auch einfach nur Gerede. Also was haben die gesagt? Du hättest dich da raushalten sollen? Ja, das nicht konkret. Also ich hätte ja warten sollen, bis der Löschzug kommt. Ich meine, das stimmt ja auf der einen Seite noch. Auf der anderen Seite natürlich, wenn es dir mal irgendwo größer gebrannt hat, ist man ja auch mal gucken. Und anscheinend ist das, kommt das ein bisschen blöd, wenn man als Ex-Feuerwehrmitglied dann irgendwo mal guckt, wo das ziemlich oft ist. Und selbst bei dem Fall wurde dann erzählt, dass es recht komisch war, dass ich an der Einsatzstelle war. Was die sich da ausgemalt haben, an Fantasien, keine Ahnung, aber auf jeden Fall wäre es ziemlich unrealistisch gewesen. Wie, verstehe ich nicht. Was für Fantasien hatten die? Ja, die fanden es sehr merkwürdig, dass ich an der Einsatzstelle war und dann noch geholfen habe. Das hat merkwürdig heißt, die unterstellen dir, dass du mit dem Brand irgendwas zu tun hast? Das hörte sich im ersten Moment ein bisschen so an, ja, tatsächlich. Aber ist doch völliger Unsinn, oder? Ja, natürlich. Ja. Weil ich habe auch gesagt, das kommt schon sehr unrealistisch. Also ich gehe nicht nach so rum, breche irgendwo ein, lege Feuer und gehe dann nochmal rein. Das wäre ja dumm. Ja. Ich meine, wenn du erfahren bist, wenn du selbst vorher bei der Freiwilligen Feuerwehr warst und das ungefähr abschätzen kannst, ist das doch völlig in Ordnung, da schnell und spontan so einen sehr alten Menschen da rausgeholt zu haben. Was redet man da noch? Ja, zur Erfahrung, ich war zwar generell Brandbekämpfung, war ich schon recht erfahren. Also ich habe auch viel und große Sachen mitgemacht. Menschenrettung in den 3 Jahren hatte ich keine. Nur man wird ja auch darauf vorbereitet. Man weiß halt auch, wann man wie was einzuschätzen hat und was war da. Ja, dann ganz okay. Hast du dich denn hinterher mit dem alten Herrn nochmal getroffen und unterhalten? Nee, gar nicht. Ich hatte ihn im Krankenhaus, ich habe 2 Minuten gesehen. Und das Lustige war, die Krankenschwester hatte uns das erzählt, das war bei mir, wie gesagt, nur eine leichte Rauchvergiftung, aber immerhin war der Wert bei mir höher als bei den Betroffenen selber, obwohl der länger in der Küche war. Ich denke mal, das kam einfach durch die schnelle Atmung, durch das Ganze war ja auch Adrenalin dabei, was ich sage. Ich weiß jetzt nicht, ob du es gerade am Anfang gesagt hast, wegen der schlechten Leitung. Wie lange liegt dieser Fall zurück, der Vorfall? Ja, noch kein ganzes Jahr. Das war jetzt letztes Jahr, ein Tag vor Silvester. Und dann, aber komisch, dass der alte Mann nie versucht hat, mit dir Kontakt aufzunehmen. Ja, man hat mir auch erzählt, dass ich habe das auch nicht erwartet, dass er da kam. Also ich habe danach auch gar nichts mehr gehört. Vielleicht wusste er auch gar nicht, wie er das machen soll. Du warst da irgendwie plötzlich da und dann warst du wieder weg. Und das ist ja auch schwierig, dann rauszukriegen, wer das ist. Wie auch immer, du hast vorbildlich gehandelt, finde ich, und Mut bewiesen und dafür Respekt. Danke. Sehr gerne, Marvin. Alles Gute. Wir beenden es jetzt mal, weil die Leitung wirklich sehr verrauscht und ein bisschen nervig ist. Aber du hast deine Geschichte erzählt und wir alle haben sie gut verstanden. Ja, alles klar. Alles Gute wünsche ich dir, Marvin. Danke, Dito. Tschüss, ciao. Jetzt geht's weiter mit dem Herbert. Der Herbert ist 81, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Herbert. Du hast zum Thema Mut angerufen, warum? Ja, weil ich fand, dass das nicht allgewöhnlich ist, nicht? Dass man sich so, aber die Angst, die wir als Kind hatten, unsere Mutter zu retten und die Schreie unserer Mutter zu hören, das war furchtbar für uns. Von was musstet ihr oder solltet ihr eure Mutter retten? Ja, wir wussten ja nicht, warum sie schrie. Und als wir ins Wohnzimmer kamen und sahen, dass der Russe in einer Hand eine Pistole hatte und sie zerrte und wollte sie auf die Couch legen, ich wusste als Elfjähriger ja gar nicht, was er wollte, nicht? Also der russische Soldat, wir reden vom Krieg. Ja, vom Krieg. Wir waren ja mitten im Kampfgebiet. Bei uns knallte das ja die... Wo war das? In Niederschlesien. Ah, verstehe. Das war ein Tag vorm Kriegsende. Und die Deutschen schossen zurück. Und als sie bei uns einmarschierten, die Russen, also ankamen, die Kampflinie, plötzlich kriegten sie Feuer von den Deutschen und mussten stoppen, stellten an jeder Hausecke ein Geschütz auf. Und das ging die ganze Nacht. Das war nur ein Getöse, ein Geschieße. Und wir mussten dann ja zu Bett gehen, wir Kinder. Und meine Mutter war mit der Freundin, die sich zu ihr geflüchtet hatte, im Wohnzimmer. Und plötzlich hörte ich in der Nacht meine Mutter furchtbar schreien. Ja, so, dann seid ihr Kinder. Wie viele Kinder waren es? Wir waren 8 Geschwister. 8 Geschwister. Und du warst, wie alt sagst du, warst du? Ich war 11 und mein Bruder war 13 und wir beiden sprangen sofort aus dem Bett und liefen sofort ins Wohnzimmer und sahen die Geschichte, was da passierte. So, ihr saht dann deine oder eure Mutter und einen russischen Soldat und der wollte sich an deiner Mutter vergehen. Ja, der zerrte an ihr rum und eine Hand die Pistole und das interessierte uns gar nicht, jedenfalls umschlangen wir beiden unsere Mutter und schrien und heulten ganz laut, bis er von unserer Mutter losließ und sich dann die andere Frau, die zu uns geflüchtet hatte, nahm, sie auf die Couch zerrte und sie vor unseren Augen vergewaltigte. Mein Gott. Ja. Er war alleine. Es war nicht ein weiterer Soldat dabei. Nein, er war nur ganz alleine. Und der kam auch morgens um 5 nochmal wieder, wollte die Frau denn aus der Wohnung zerren und meine Mutter riss das Fenster auf, wie um Hilfe, und dann kam wohl irgendwie ein Offizier oder was und holte diesen Kerl da raus. Mhm. Das heißt, ihr Kinder habt diesen schlimmen Vorgang mit eigenen Augen gesehen? Ja, das nicht nur einmal. Ich habe das ja mehrmals erleben müssen, was denn noch passiert. Da wurden Frauen und Mädchen vergewaltigt. Das ist ja noch eine ganze längere Geschichte. Immer von russischen Soldaten? Immer von russischen Soldaten. Hat eure Mutter denn weiter Glück gehabt? Und ist ja, für sie meine Mutter hat immer Glück gehabt. Und die hat das auch meinen jüngeren Geschwistern erzählt und hat gesagt, wenn sie uns beiden nicht gehabt hätte, dann wäre sie davon nicht beschützt worden wären. Aber gut, in dem Moment denkt niemand darüber nach und ihr Kinder schon überhaupt nicht. Ihr wolltet die Mutter schützen. Wir wollten nur unsere Mutter schützen. Wir wussten ja gar nicht, was los ist, was mit ihr machen will. Aber ihr wart ja in höchster Lebensgefahr. Der hätte euch ja abknallen können. Hätte. Er hatte in einer Hand die Pistole. Mhm. Das war uns aber so egal. Wir wollten nur unsere Mutter retten. Natürlich. Kannst du dich noch erinnern, wie das dann weiterging? Der hat vor euren Augen diese andere Frau vergewaltigt. Ja, und danach verließ er unsere Wohnung. Weißt du noch, wie hast du die Frau in Erinnerung? Wie es der dann ging danach? Ja, die Frau war natürlich sehr depressiv, sehr geschockt. Und morgens, vor allen Dingen morgens um sechs war der Krieg zu Ende, fiel der letzte Schuss. Und um 5 kam er nochmal rein und wollte jetzt diese Frau aus der Wohnung rauszerren und mitnehmen. Mhm. Und da hatte meine Mutter das Fenster geöffnet und schrie ganz laut, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und dann kam wahrscheinlich, nehme ich an, es war ein Offizier, der holte diesen Kerl aus unserer Wohnung raus. Mhm. Wie lange seid ihr, die Familie, also die Kinder und deine Mutter, wie lange seid ihr dann noch dort in dem Ort geblieben? Ja, wir mussten da ja bleiben, bis man uns dann ausgewiesen hatte. Denn damals dies Gebiet in Schlesien wurde ja den Polen zugestanden. Ja. Die Russen hatten ja den Polen der Ecke weggenommen. Und dann hatte man uns über die Neiße rübergescheucht. Wir mussten uns in einer Stunde treffen. Und dann waren wir denn auf einer Wiese und kein Dach über dem Kopf und gar nichts. Mhm. Wir fanden dann Quartier in einer Scheune. Und da kamen nachts wieder die Russen, schossen mit der Pistole gegen die Dachpfannen. Und haben da Frauen und Mädchen vergewaltigt. Wann wart ihr denn endlich dann in der Sicherheit der westlichen Zonen? Ja, das hat sehr lange gedauert. Wir hatten nichts mehr zu essen und gar nichts mehr. Wir haben alle Kinder das überlebt? Ja, Gott sei Dank. Das heißt, du hast am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, Flüchtling zu sein. Ja, und ich sage, ich war ja als mein 13-jähriger Bruder, als wir nichts mehr zu essen hatten, dann ist er losgewandert und hat gesagt, ich muss für euch jetzt Essen zu suchen. Mhm. Und er ist nochmal in unser Heimatdorf gegangen, weil es dort noch einen Bäcker gab. Mhm. Und da hatte er, wir hatten ja Geld, hatten wir ja, und hatte dann nochmal Brot gekauft, kam nach einigen Tagen zurück. Und in dieser Zeit, als wir nichts zu essen hatten, bin ich dann als 11-Jähriger losgegangen, habe ich gedacht, ja, jetzt musst du ja den Vater vertreten, dein Bruder ist nicht mehr da. Mhm. Und dann bin ich losgewandert und fand so ein Russenlager, die auf so einer Wiese kampierten und habe um Brot gebettelt. Oh, wie mutig. Ja, und ich konnte damals, weil wir in unserer Nachbarschaft in Polen hatten, Polnisch, aber nicht Russisch. Mhm. Und dann habe ich denen gesagt, Brosche Pan, da mir Kleber. Und ich kriegte dann so einen vertrockneten Brotkampen. Was heißt das übersetzt? Bitte Herr, gib mir Brot. Bitte Herr, gib mir Brot. Und ja, die verstanden dann Polnisch schon? Ich konnte einiges Polnisch, weil ich mit der polnischen Familie, die neben uns wohnten, mit denen wir spielten. Wir durften ja mit den Polen eigentlich gar nicht reden, aber wir Kinder haben es ja gemacht. Mhm. Und dann ging ich immer weiter in diesen Lager, wo die ja Biwak hatten. Das roch so schön nach Fleisch. Und dann war da eine Feldküche und dann gab mir der Koch ein Stück gekochte Lunge. Und alles, was ich bekam, steckte ich, ich hatte keine Tasche mit, unter mein Hemd. Mhm. Und ich weiß nicht, es war eine ganze Ecke weg, wie viele Kilometer. Bin dann nach Hause gegangen in dieser Feldscheune, wo meine Mutter mit den Geschwistern übernachtete oder wohnte, kriegen sie wieder ein Stück zu essen. Ne? Was für ein Glück dann in der Situation. Ja. Ja. Was ist mit eurem Vater? Ist er aus dem Krieg zurückgekommen? Mein Vater kam aus dem Krieg wieder heile zurück, mein Bruder auch. Mhm. Ich sag ja, und als ich denn, ich habe immer gesagt, als ich das alles so, die ganzen Kriegserlebnisse hinter mir hatte, ich werde eines Tages Polizist. Ich muss für Gerechtigkeit sorgen. Und so kam es? Und so kam es auch, ist mir auch gelungen. Gab es, eine kurze Zwischenfrage, es gab also noch einen älteren Bruder, der schon im Krieg war? Ja, der war schon im Krieg. Das heißt, eure Familie hat dann auch richtig viel mitgemacht und schlimmste Dinge erlebt. Aber hallo. Naja, und ich sag ja, und als ich denn später denn meinen Beruf erlernt hatte als Polizist, hatte denn einen schweren Verkehrsunfall noch mit dem Krat, kam ins Krankenhaus, lag 17 Wochen im Krankenhaus und lernte dort eine Krankenschwester kennen, die ich dann geheiratet habe, mit der ich 32 Jahre... Na wunderbar. Noch eine Frage zu der Geschichte mit der Vergewaltigung durch den Russen. Hat deine Mutter oft mit euch darüber nochmal gesprochen später? Mit mir überhaupt nicht, bloß zu meinen jüngeren Geschwistern hat sie immer erzählt, wenn sie uns beide nicht gehabt hätte, dann wäre ja Schlimmes passiert. Das hat sie den jüngeren Geschwistern erzählt, die das ja gar nicht mitbekamen, also, die waren ja ein paar Jahre jünger als ich. Ne? Also ist das eine tolle... Wir hatten gerade vor 14 Tagen ein Familientreffen und dann sagte meine eine Schwester auch, unsere Mutter hat mir erzählt, was ihr für sie getan habt. Mhm. Sehr schön, ganz ganz tolle, ganz tolle Aktion. Aber man hat ja in dem Moment, als man die Mutter schreien hört, nicht weiter nachgedacht, sondern man wollte sie schützen. Ja, ja, nicht auf die Pistole geachtet und gar nichts. Ja. Es war unsere Mutter und die haben wir umarmt und festgehalten und geschrien und geheult und dadurch haben wir sie gerettet. Ich danke für deinen Anruf, Herbert. Ja. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss, ciao. 0800 220 50 50. Unser Thema heute ist Mut. Ich möchte gerne mit euch über mutige Menschen reden oder über euren eigenen Mut. Vielleicht habt ihr euch schon mutig erwiesen anderen Menschen gegenüber, aber vielleicht habt ihr euch auch mutig euch selbst gegenüber erwiesen. Manchmal gehört ja sehr viel Mut dazu, ja, die eigene Identität zu leben oder das eigene Leben zu leben. Auf wen trifft das von euch zu und wer mag mit mir darüber sprechen? Telefonnummer 0800 220 50 50. Hier ist Gisela. Gisela ist 64. Guten Morgen, Gisela. Guten Morgen. Hallo, Gisela. Hallo. Du hast auch zum Thema Mut angerufen. Ja. Bist du mutig? Oder hat man dir Mut... Nein, ich bin leider nicht mutig. Ja. Ich bin spielsüchtig. Seit über 30 Jahren. Und warum hast du zum Thema Mut angerufen? Ja, Mut. Ich hätte gern den Mut, das jemandem zu gestehen, aber ich traue mich nicht. Ach so. Du hättest gerne den Mut. Das heißt, ja. Du bist seit 30 Jahren spielsüchtig und niemand weiß es? Ja, was heißt, mein Mann, der bringt mich immer selbst zu den Spielstätten hin. Aber der weiß nicht, um welche Beträge ich da spiele. Um welche Beträge spielst du denn da? Ja, der bringt mich 2-3 Mal die Woche dahin, weil ich jetzt kein Auto habe. Und dann denkt er natürlich immer, ich spiele so um 10 Euro oder so. Und das läppert sich natürlich immer im Laufe des Monats. Um wie viel spielst du denn? Ja, pro Tag sind das so 60 bis 80 Euro, manchmal auch 200. Woher hast du das Geld? Ja, ich bin Rentnerin. Hast du so? Ich habe bisher noch immer so einen Nebenjob gehabt. Und du hast eine gute Rente? Naja, was heißt gut, 800 Euro. Naja, das ist nur nicht so viel, dass man da jeden Tag so viel Kohle verspielen kann. Ja, und dann kriege ich von meinem Mann noch 400 Euro im Haushaltsgeld. Ja, aber das reicht doch auch nicht aus. Naja, manchmal gewinne ich ja auch und dann verspiele ich das aber auch sofort wieder oder nehme es mit nach Hause und verspiele es dann am nächsten Tag. Aber wenn du manchmal 200 Euro oder 80 oder 100 verspielst, dann reicht doch nicht die Rente und das bisschen Nebenjob aus. Machst du andere Sachen noch? Ich habe schon mein Konto überzogen. Um wie viel? Jetzt an die 600 Euro. Ja gut, das ist ja noch nicht so viel. Naja. Ist schlimm genug, aber ich hatte jetzt eine schlimmere Zahl vermutet. Und sonst läuft alles gut und sonst machst du nichts weiter, um an Geld zu kommen? Ja, ich habe leider schon das Geld von meinem Jungen verspielt, sein Erbe. Du hast das Geld von wem? Von wem? Von deinen Kindern verspielt? Ja. Wie war das Geld zurückgelegt oder wie? Ja, ich bin mit 29 Jahren das erste Mal Witwe geworden. Mhm. Und wir hatten ein Haus und das musste verkauft werden. Mhm. Und aus dem Erlös von dem Haus, was ja eigentlich ich zurücklegen sollte für meinen Sohn. Ja. Ja, und so fing das dann alles an. Wie viel Geld hast du denn da für den Sohn zurückgelegt? Na, damals waren es 40.000 Mark. Das ist natürlich eine Menge Geld. Ja. Und wie viel hat der Sohn de facto dann bekommen? Ja, das kann ich so nicht mehr nachvollziehen, aber er hat einen großen Teil bekommen. Für eine neue Wohnungseinrichtung und so weiter. Aber so über den Daumen, wie viel hast du geklaut davon, kann man ja sagen? Ja, so 20.000. Und das hat keiner mitbekommen, weil... Nee. Jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, ich hätte den Mut, mich dazu zu bekennen. So in etwa hast du es gesagt. Dein Mann weiß es. Wer weiß es denn noch? Ja, keiner. Von den Kindern, die Kinder wissen es nicht? Nein. Keine Freundin, keine nahe Verwandte, niemand? Nein. Was sagt denn dein Mann dazu? Ja, wie gesagt, denkt er immer, ich spiele um kleine Beträge. Und trotzdem. Weil ich krank bin, denkt er, wenn ich mich ein bisschen ablenken kann. Was hast du denn für eine Krankheit? Ja, ich habe schwere Bandscheibenvorfälle und mit der Psyche. Mhm. Und ja, ich habe jetzt einen Behindertenschein bekommen. Jetzt geht das Ganze seit 30 Jahren geht das so? Ja. Das ist ja unfassbar. Ja. Seit 30 Jahren gehst du immer in dieselbe Spielothek? Nee, in verschiedene. Aber das sind so diese Spielautomaten, an denen du spielst. Mhm. Ja. Wie lange bist du denn dann immer in diesen Spielhallen? 4 bis 5 Stunden. Und das ist in all diesen vielen, vielen Jahren auch deinen Kindern nicht aufgefallen? Nee. Was hast du denn denen gesagt, wenn du so lange weg warst? Ja, die sind ja nicht mehr im Haus. Die eine wohnt in Holland, die andere wohnt in einer anderen Stadt. Ja, okay, jetzt. Aber vor 30 Jahren waren die doch noch im Haus, oder? Ja, das stimmt. Was hast du denen denn dann gesagt? Wenn die Mutter... Ja, ich habe immer irgendwelche Ausreden erfunden, wo ich bin. Bei einer Bekannten oder so. So, jetzt hast du deinen Sohn um 20.000 Euro geprellt. Ja. Wir müssen es ja klar ausdrücken, denn so war's. Dein Mann belügst du, weil du es klein redest. Mhm. Deine ganze Rente und das, was du nebenher verdienst, verballerst du da. Ja. Auch das fällt deinem Mann nicht auf, dass das Geld irgendwie alles weg ist, was du bekommst? Nee. Wie hast du das denn früher gemacht, als du keine Rente hattest? Ja, da habe ich ja noch verdient. Was hast du beruflich gemacht? Ich war zuletzt Krankenpflegerin. Okay, dann ist der ganze Lohn fast auch weggegangen. Ja. Ich wundere mich, dass er das nicht gemerkt hat. Fragt er dich nicht, was ist denn mit dem Geld, was du verdienst? Naja, er denkt ja immer, ich spiele um kleine Beträge und manchmal gewinne ich ja auch und dann setze ich das aber auch beim nächsten Mal wieder ein. Hat der denn nie, auch wenn es um kleine Beträge geht, hat der denn nie mal gesagt, Mensch Gisela, jetzt langt's aber mit der Spielerei, da musst du weg von? Ja, er sieht das für mich als Zeitvertreib an. Na hör mal, das weiß doch mittlerweile nur jeder, dass damit nicht zu spaßen ist und dass das eine Sucht ist. Ist das für dich eine Sucht? Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich aber auch so. Ja. Du bist gefangen in dieser Spielsucht. Ja. Mit 64. Ja. So, jetzt sind 30 Jahre für diesen Mist verschwendet worden und so viel Geld, wir wollen es gar nicht zusammenrechnen, ist durch den Schornstein. Mhm. Verdient denn dein Mann so einigermaßen oder hat er eine einigermaßen gute Rente, dass ihr sonst so normal leben könnt? Ja, er gibt mir jeden Monat 400 Euro dann noch Haushaltsgeld. Benutzt du das denn wirklich für einen Haushalt oder geht das auch in die Spielhalle? Nein, das benutze ich für einen Haushalt. Ja. Und ihr kommt sonst so über die Runden mit seinem Geld? Ja, wir haben Eigentum und dann brauchen keine Miete zu bezahlen. Ja. So gesagt. Das geht ganz gut. 30 Jahre sind weg. Da kann man jetzt lamentieren, aber die kann man nicht zurückholen. Ja. Aber jetzt ist jetzt. Und jetzt muss gehandelt werden. Ja. Jetzt ist der beste Zeitpunkt, finde ich, dass du radikal dein Leben veränderst. Ja, deswegen habe ich auch angerufen. Ja, jetzt musst du mutig sein. Ja. Du warst jetzt 30 Jahre feige. Mhm. Aber so richtig feige. Ja. So, das kann man alles wieder gut machen, indem man jetzt mutig ist und Mut zeigt. Mhm. Du musst jetzt, ich sag's mal ganz salopp, die Hosen runterlassen. Ja, ich weiß. Du musst deinem Mann die offene Wahrheit sagen. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Kindern? Gut. Dann musst du denen das auch sagen. Du musst es ihnen alles erzählen. Mhm. Und dann musst du, so schnell wie möglich, in eine Therapie. Ja. Denn ich glaube nicht, dass du es allein schaffst. Du musst in eine richtige Psychotherapie. Ja, ich weiß. Und dann hast du eine gute Chance, die restlichen 30 Jahre oder noch mehr deines Lebens von der Spielsucht befreit zu sein. Was glaubst du, wie dein Mann und deine Kinder reagieren werden? Die werden natürlich geschockt sein. Was glaubst du, was dein Sohn sagt, wenn du ihm gestehst, ich habe dich um 20.000 Euro betrogen? Ja, ich habe ja schon seit 15 Jahren schon keinen Kontakt mehr zu ihm. Ach so. Weil du gerade sagst, das Verhältnis ist gut. Ja, zu meinen anderen beiden Töchtern. Okay, dann red erstmal mit denen. Musst ja nicht gleich alles auf einmal machen. Mhm. Mit den Töchtern die siehst du oft und da könnt ihr euch gut unterhalten. Ja. Gut, dann sprich mit denen. Mhm. Glaubst du, hast du Angst, dass dein Mann dich verlässt? Nein, verlässt mich, weil er mich ja selbst dahin bringt. Mhm. Aber wenn er von den Summen hört, die ich dann wirklich verspiele, wird er natürlich geschockt sein. Ne? Mhm. Dennoch, Gisela, solltest du davor, vor dem Schock und vor der Reaktion deiner Kinder keine Angst haben. Denn ich glaube, ich glaube letztendlich, da gehört so viel Mut zu, wenn man dann ein Geständnis hinlegt. Ich glaube, dass die davon beeindruckt sein werden und gerührt sein werden. Wenn die Mutter oder jetzt die Ehefrau nach so vielen Jahren, da gehört ja was zu. Da gehört ja wirklich Mut zu. Du könntest das ja dein ganzes Leben lang jetzt irgendwie so hinwursteln und es verschleiern. Aber dann mit 64 das zu sagen mit geradem Rückgrat, das ist schon eine Leistung. Mhm. Und ich hoffe sehr, dass sie das auch respektieren, wenn sie sehen, dass du wirklich etwas verändern willst in deinem Leben. Ja, will ich. Willst du, ne? Ich höre das auch. Ja. So, liebe Gisela, jetzt bitte ich dich gleich aufzulegen und dann wirst du von dem Henning angerufen. Das ist mein Psychologe heute Nacht. Ja. Und der gibt dir noch ein paar gute Ratschläge und Adressen an die Hand, wohin du dich wenden kannst, wenn du die entsprechenden Therapien suchst. Mhm. Aber zunächst mal musst du selbst reden mit deiner Familie. Und dann musst du selbst natürlich auch den Schritt zum Therapeuten gehen. Mhm. Vielleicht sogar in eine Klinik. Das muss man überlegen. Vielleicht wäre das auch gar nicht das Schlechteste. Ja, das glaube ich auch. Du willst das wirklich, ne? Ja. Das finde ich toll. Das finde ich wirklich toll. Ich habe da Respekt vor. Das sage ich dir ehrlich. Mhm. Das ist schon eine tolle Leistung, auch jetzt hier angerufen zu haben und das so zu erzählen. Ja. Hut ab. Fällt dir ein bisschen Stein vom Herzen? Mhm. Ja. Das mal ausgesprochen zu haben, ja. Gisela, ich finde es gut, dass du angerufen hast. Ich drücke dir die Daumen. Ich bin guter Dinge, dass du es schaffen wirst. Ja. So, jetzt legst du bitte auf und Henning ruft dich zurück. Ja, danke schön. Alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 Thema Mut. Dazu gehört natürlich auch, wie Gisela es gerade erzählt hat, dass einem vielleicht der Mut fehlt. Das könnt ihr mir auch erzählen, wenn ihr in irgendeiner Situation ja vielleicht Angst habt und bisher nicht so mutig wart und ihr euch den Mut wünscht. 0800 220 50 50. Hier ist Tatjana. Tatjana ist 30. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Grüß dich. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, ich freue mich, dass du da bist und bin gespannt, was du zum Thema erzählen wirst. Ja, und zwar einmal habe ich mir selbst Mut gegeben und einmal möchte ich anderen Mut machen. Und zwar geht es bei mir um Folgendes. Also ich hatte, wie das halt so bei Frauen ist, irgendwann bekommt man seine Tage. So, ich hatte seit meinem 12. Lebensjahr eigentlich nur Probleme damit. Mhm. Wurde mehrfach operiert, immer wieder irgendwelche Geschwüre gehabt und im Unterleib. Genau. Mhm. Mhm. Und dann hat sich herausgestellt, dass es wohl so eine Art Endometriose ist. Dann wurden mir Hormone verabreicht. Was ist das? Endometriose, das sind, das sind so gutartige Geschwüre, so Zysten, gefüllt mit Blut, die sich aber überall eigentlich im ganzen Körper festsetzen können. Mhm. Mhm. Ja, also sei es jetzt an der Gebärmutter selbst, am Eierstock oder wo auch immer. Mhm. Können auch Männer bekommen, durchaus. Mhm. Mhm. kommt aber recht selten vor. Dann hat man natürlich dann versucht, dann mit Hormonen und der Pille etc. pp. Ja, bis dann 2007 urplötzlich, ich wollte morgens aus dem Bett aufsteigen, fall hin und konnte die komplette linke Seite nicht mehr bewegen. Mhm. Da war ich 22, 23 und hatte einen Schlaganfall. Ach du je. Ja. Hing das damit zusammen? Das hing damit zusammen. Das hat sich dann aber erst später rausgestellt nach dem zweiten Schlaganfall. Also der erste war 2007, wann kam der zweite? Der zweite kam 2010. Also der erste war eigentlich der schlimmere gewesen, weil wenn man halt dann wirklich die komplette linke Seite einfach nicht mehr bewegen kann, man kommt sich vor wie ein Krüppel und eigentlich hat dann auch so in dem Moment so das Leben für mich aufgehört. Mhm. Ja. Hattest du dich denn bis zu dem zweiten Schlaganfall wieder etwas erholt? Und zwar dadurch, dass ich mein Pferd hatte. Mhm. Also mein Pferd hat es gespürt, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Im Gegensatz zu dem Neurologen, bei dem ich war. Mhm. Der hat mir 3 Wochen lang erzählt, ich hätte Nerv eingeklemmt. Mhm. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich gehe jetzt nicht eher aus dieser Praxis, bevor ich keinen MRT-Termin habe, weil hier stimmt irgendwas nicht. Wenn ich mir Nerv einklemme, dann tut es weh. Ach so, du bist 3 Wochen nicht auf Schlaganfall behandelt worden? Genau. Ach du lieber Gott. Mhm. Ach du lieber Gott. Und das heißt, ich habe auch von der Krankenkasse später keine Reha bekommen, weil wäre ja eh zu spät und B, ich wäre ja eh zu jung. Das Pferd hat das irgendwie gemerkt, aber du konntest ja aufgrund deines Handicaps dann nicht reiten. Das ging ja nicht. Doch, das ging schon. Also der hat das so gemerkt, der hat sich hingelegt, so dass ich quasi mit der rechten Seite, die ja noch funktionstüchtig war, aufsteigen konnte und er hat das dann so ausbalanciert und das war dann ja quasi so mein Reha-Pferd. Das ist ja toll. So, dann kam 2010 der zweite Schlag. Ja, da habe ich dann halt einfach mal nichts gesehen. Mhm. Also da war ich dann sozusagen fast blind. Wie lange? Das ging Gott sei Dank nur eine Woche. Mhm. Und hatte halt immer so einen seltsamen Schwankschwindel, also keinen Drehschwindel, sondern nur so einen Schwankschwindel. Und dann haben die Ärzte endlich mal angefangen, nach der Ursache zu suchen. Und die Ursache war dann letzten Endes durch diese ganzen Hormontherapien, die ich halt eben aufgrund dieser Endometriose immer bekommen habe, hat sich bei einer Blutgerinnungsdiagnostik herausgestellt, dass ich halt eine Autoimmunerkrankung habe. Lupus erythematodes nennt sich das. Mhm. Auf der einen Seite wird vom Rheumatologen behandelt, auf der anderen Seite aber auch noch von einem Hämatologen. Machen wir es mal nicht zu medizinisch. Auf jeden Fall war das die Ursache. Genau. Jetzt erklär mir, warum du zum Thema Mut anrufst. Und zwar rufe ich deswegen zum Thema Mut an, weil viele, also man glaubt gar nicht, wie viele junge Menschen es gibt, die schon Schlaganfälle hatten. Und es nicht wissen. Ja, und es A, entweder nicht wissen oder B, halt auch wirklich völlig den Mut verloren haben. Und ich hatte ihn ja auch verloren und hätte ich A, mein Pferd nicht gehabt, wüsste ich, also da bin ich ganz ehrlich, wüsste ich nicht, ob ich heute noch da wäre. Wie geht es dir denn überhaupt heute, 2015? Bestens. Bestens, das heißt, du kannst wieder dich richtig bewegen? Ich kann mich komplett wieder bewegen. Gut, die Gebärmutter wurde 2010 entfernt. Das ist ja quasi so das ganze Übel, das ist aber auch nicht weiter tragisch jetzt in dem Sinne. Und die Autoimmunerkrankung, die du gerade genannt hast, hast du die im Griff, mehr oder weniger? Die habe ich im Griff, das ja. Also das heißt, es geht dir richtig gut, im Gegensatz zu den Jahren davor, richtig gut jetzt? Ja, doch, auf jeden Fall. Also, aber das habe ich, ja, A, natürlich den Ärzten zu verdanken, B, meiner Mama zu verdanken, die immer für mich da war. Und ja, auch mein Papa, auch wenn es mit meinem Papa nicht immer einfach war, weil der war Polizeibeamter, wurde früh pensioniert, war dann später schwerst depressiv gewesen, hat uns dann auch geschlagen. Ne? Okay, das ist dann noch eine andere Geschichte jetzt. Ist wieder eine andere Geschichte. Und du willst auch Mut machen jungen Leuten. Zu was möchtest du denn Mut machen? Und zwar, also was heißt Mut machen? Auf der einen Seite A, nie aufzugeben, also egal welche Krankheit man hat, ja, weil man sieht es an mir, ich wurde 3 Wochen nicht behandelt mit dem Schlaganfall und ich kann alles wieder bewegen. Ich bin seit 5 Jahren kerngesund, ja, habe absolut nichts mehr. Und ein Appell an die jungen Frauen da draußen, also ich meine, man geht zum Frauenarzt, man lässt sich so die Pille einfach so verschreiben, aber bei mir war halt tatsächlich die Pille der Auslöser gewesen. Das war so die tickende Zeitbombe für den Schlaganfall. Verstehe. Und es sind dann danach noch 4 Freundinnen von mir dann auch zu so einer Gerinnungsdiagnostik und von den 4 Freundinnen dürfen 3 keine Pille mehr nehmen. Aha, also auch nochmal ein Hinweis, dass die Mädels da aufmerksamer mit umgehen sollten und sich genau beraten lassen sollten von den Ärzten, wie, was, wann sie nehmen sollten. Tatjana, ich bin froh, dass es dir wieder gut geht. Mann, ja. Es hätte alles viel übler ausgehen können. Ja, ja, das denke ich halt auch. Und ich bin halt auch irgendwie, ja, ich muss es jetzt so ausdrücken, irgendwie so eine kleine Kampfsau. irgendwann, als ich dann gemerkt habe, okay, nee, also da gibt es auch Leute, denen du wichtig bist, für die sich es auch lohnt zu kämpfen. Das ist die beste Motivation, etwas zu unternehmen. Da hast du recht, ja. Und das habe ich dann auch gemacht und habe dann halt dadurch auch meinen Mut mir selber gegenüber bewiesen, sozusagen. Sehr gut. Gratulation. Und, ja, danke schön. Danke für deinen Anruf, Tatjana. Ja. Alles Gute weiterhin. Ja, danke schön. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Ciao. Und schade, dass du noch aufhörst. Also ich meine, wie lange machst du noch? Bis Ende 16. Ah, ja gut. Wir sind lange noch zusammen. Ja, vielleicht nochmal. Ja, genau. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Ciao. 1.38 Uhr haben wir. Unser Thema heute Nacht heißt Mut. Und zu diesem Thema hat auch Jan angerufen. Jan ist 30. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Jan. Ich freue mich, dass du da bist. Ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Ja. Nochmal ganz ehrlich, Hut ab dafür, dass du den Beruf auf jeden Fall weitermachst. Ja, deine Situation. Weil ich habe gemerkt, dass ich habe ja auch gehört, dass du den Bundesverdienstkreuz bekommen hast. Finde ich ganz toll. Und ich rufe zu dem Thema Mut an, weil ich habe mit 15 erlebt, dass ich letztendlich so eine gewisse Neigung habe. Eine gewisse Neigung? Genau. Magst du die Neigung nennen? Ja, also, naja, was heißt Neigung? Also ich habe gemerkt, ich habe meine Sexualität selber für mich persönlich kennengelernt. Deine Sexualität? Genau. Und letztendlich, und dann einfach nur über Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Internetpornografie und ganz normale Bilder austauschen, Videos, sowas. Und wir wollen es jetzt mal klar sagen. Was für eine Sexualität hast du mit 15 entdeckt? Also einfach vom Prinzipiellen her ganz normal, die normale Sexualität, die ich letztendlich einfach so erlebt habe. Das heißt, in dem Sinne, eigentlich vom Prinzip her die normale Sexualität. Aber du hast gerade von einer bestimmten Neigung gesprochen. Was für eine Neigung war das? Ja, die Neigung hat sich nachher mit 18, 19 herausgestellt, dass es schon in die Richtung kinderpornografischen Sachen, ansprechende Sachen ist. Und ja, es ist sehr, sehr schwer, darüber zu sprechen. Also eine pädophile Neigung. Ganz genau. Und du hast Kinderpornografie konsumiert? Habe ich konsumiert, ja. Aber ich bin nie letztendlich im strafrechtlichen Bereich irgendwie tätig geworden oder tätig gewesen. Aber du machst dich ja strafbar, indem du das konsumierst, das weißt du. Das ist richtig, ganz genau. Konsumierst du es heute immer noch? Nein, heute nicht mehr. Und hast du damals, entschuldige, wenn ich erstmal so die Fakten abfrage, hast du damals, als du diese Neigung entdeckt hast, hast du Versuche unternommen, Sexualität mit Kindern auch real zu erleben? Nein, das nicht. Niemals. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da absolut eine Abneigung gegen. Und aber es ist doch deine Neigung. Wieso Abneigung? Ja, das ist denn das Schwierige an der ganzen Sache. Vom Prinzip her, ich sag mal so, nur als Verständnis für andere Menschen, zum Beispiel, die es auch hören, ja, die sagen, okay, ne, das ist ekelhaft für Menschen und das ist abneigend und absolut nicht zu verstehen oder nicht verständnisvoll. Es ist so, ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es auch vom Prinzip her, weil wenn man zum Beispiel jetzt, wenn man die Nachrichten guckt und Leute haben Kinder missbraucht oder sowas, ich habe das früher selber auch prinzipiell auch sehr, sehr ekelhaft gefunden. Und Hattest du denn früher, abgesehen von allen gesellschaftlichen Normen und Moralvorstellungen, schon den geheimen Wunsch, eine Sexualität mit einem Kind zu erleben? Das nicht, nein. Das verstehe ich nicht. Warum hast du dann Kinderpornografie dir angeguckt? Ja, weil ich letztendlich irgendwie versucht habe, ja, ich sag mal so, vom Kick her, einfach nur vom Prinzip her, man versucht einfach nur, das gewisse Herausforderndere zu finden. Das ist einfach so. Also das quasi das noch schnöner, ja, noch attraktiver, noch wertvollere. Und das soll ich nicht meinen. Wie lange hast du diese Pornografie geguckt? Also ich sag mal so, im Schnitt ungefähr 3 bis 4 Jahre. Da warst du Anfang 20? Ganz genau. War dir damals klar, dass du dich da sowohl juristisch strafbar machst, als auch moralisch stark belastest? Ganz genau. Und ich bin deswegen auch depressiv krank geworden, ja, weil ich das persönlich mit mir nicht vereinbaren konnte. Ja, das ist einfach so. Und dementsprechend habe ich mir sehr, sehr viel Hilfe geholt, in dem Sinne. Du hast die Hilfe geholt? Ruhig auch zu dem, ja. Und das hat auch sehr lange gedauert. Ich bin trotzdem sehr krank geworden dadurch. Sehr depressiv geworden, auch weil ich mir selber nicht verstehen konnte, wie es persönlich für mich geschieht, was mit mir passiert, und ich wusste nicht, wie es mir weitergeht. Ich wollte einfach nur Hilfe haben. Wie kam es denn? Ich habe mir Hilfe geholt. Ja, wo hast du dir die Hilfe geholt? Ich habe mir die Hilfe geholt bei Kein Täter werden. Kein Täter werden, das ist ein Verein. Genau. Ja, richtig. Ein Verein für pädophil veranlagte Menschen? Ja, richtig, genau. Für eine Neigung pädophilische Menschen, genau. Wie lange bist du jetzt schon in dieser, seit 7, 5 Jahren oder so ungefähr? Nein, jetzt erst seit 4 Wochen. Ach, erst seit vier Wochen? Relativ früh dran und wie gesagt, also vorher habe ich diese Sache vier Jahre angeguckt und Aber wenn ich es mitgerechnet habe, war da noch eine Zeitspanne dazwischen. 4 Jahre angucken, Zeitspanne und jetzt vor 4 Wochen. Danach war gar nichts. Also nur ganz normale Pornografie mit dem Partner auch Sexualität auszutauschen und Das heißt, du hast auch während der Zeit eine Beziehung gehabt? Habe ich auch gehabt. Ja. Mit einem Mann oder einer Frau? Mit einer Frau, ja. Und kannst du Sexualität mit einem erwachsenen Menschen genießen? Und das ist das Problem dabei. Und deswegen habe ich unter anderem auch gemerkt, dass ich auch psychisch irgendwo krank geworden bin, weil ich habe mir so ein bisschen eine innere wieder mal auch eine gewisse Undercover-Beziehung geführt. Das heißt, in dem Sinne, also eine zweiseitige Beziehung. Das heißt? Mit wem noch? Ja, nicht mit einer anderen Person, sondern eigentlich eher mit dem Virtuellen. Ja, das ist das Problem. Mit einem virtuellen Kind? Nein, nicht nur mit einem Kind, sondern einfach nur vom Prinzip her. Einfach nur wirklich diese Virtuelle hat mir auch wirklich sehr gefallen, weil man Fantasien austauschen kann, man kann was Tolleres... Aber in den virtuellen Fantasien musst du dir ja klare Vorstellungen gemacht haben. Waren die Vorstellungen Erwachsene oder waren das Kinder? Es waren Erwachsene, Minderjährige und sowohl auch zum Teil auch wirklich Kinder, muss ich ehrlich sagen. Ja. Wie denkst du über den Konsum von Pornografie? Von Kinderpornografie? Ich denke ganz ehrlich, dass das nicht richtig ist und dass es auch wirklich zu Recht legalisiert ist, also illegalisiert ist, also verboten ist. Und dass man letztendlich auch wirklich strafrechtlich dafür verlangt werden kann. Ja, also da habe ich wirklich ganz ehrlich ganz klare Vorschriften für und auch eine ganz ehrliche Meinung zu. Ich würde sagen, ich finde, dass man die Produzenten jagen muss und ich finde auch, dass man die Konsumenten jagen muss, weil sie sich schuldig machen an den Kindern. Ja. Denn die Kinder werden letztendlich in diesen pornografischen Darstellungen missbraucht. Ja. Und genau. Und sich daran zu verlustigen, ist ein ebenso fast so schlimmes Verbrechen, wie es dann real zu machen. Ganz genau. Und das genau sehe ich auch so. Und deswegen habe ich mich selber von mir persönlich selber erschrocken und habe mir einfach gedacht, nein, das geht nicht so. Ich habe da irgendwo Probleme. Ich weiß nicht, in welcher Richtung. Und ich bin auch ehrlich gesagt, ich komme auch aus einem guten Elternhaus. Ja, also meine Eltern haben auch wirklich auch finanzielle Möglichkeiten sind da, sagen wir mal so. Und weil ich weiß selber, dass viele Psychotherapeuten oder auch wirklich viele Psychiater oder auch jetzt in diesem Präventionsprojekt, wo ich jetzt drin bin, auch sagen, dass das meistens immer von der Kindheit her ausgeht. Okay, nein, du bist jetzt seit 4 Wochen in diesem Verein kein Täter werden. Welche Anstrengungen hast du unternommen, dich psychiatrisch behandeln zu lassen? Ich habe sehr viele Psychotherapien abgeschlossen. Ich war in Reha-Kliniken. Und da wurde die Veranlagung auch thematisiert? Es war eigentlich eher sehr im Hintergrund, weil ich habe mich sehr geschämt. Ja, das ist also wirklich, entweder ist es da oder ist es nicht da. Ich glaube, dass ein erfahrener Psychotherapeut das nicht im Hintergrund lässt, wenn eine Andeutung gemacht wird. Hast du es gesagt oder hast du es nicht gesagt? Also ich habe es erstmals ehrlich gesagt verschwiegen. Ja, das ist absolut wirklich meine Entscheidung und das war wirklich auch so. Wenn du es so sehr für dich problematisierst, was dir zur Ehre gereicht, wenn du es problematisierst, warum unternimmst du nicht alles, dich in eine wirklich fachgerechte psychotherapeutische Behandlung diesbezüglich zu begeben? Es gibt ja diese Angebote. Nein, das habe ich getan. Also ich habe auf jeden Fall eine Psychotherapie aufgesucht und habe auch einen Psychiater aufgesucht und letztendlich, nur die kann sich auf diesem persönlichen Fachgebiet nicht aus. Geschweige denn... Gut, dann liegt es an dir, dass du dir einen suchst, der sich da auskennt. Richtig. Warum hast du es noch nicht gemacht? Das habe ich ja jetzt getan. Weil du bist gerade erst dabei. Ich habe mich jetzt... Ja, gut, aber die ganze Sache läuft ja schon jetzt quasi über 7 Jahre. Ja, richtig. Oder noch länger, richtig. 10 Jahre. Ja. Aber ich habe mich sehr geschämt und ich hatte sehr Angst davor, auch ganz ehrlich, auch strafrechtlich verfolgt zu werden. Ja. Du bist bei einem Arzt, der unterliegt der Schweigepflicht. Ja, das ist richtig, aber die moralische und menschliche Hinsicht hingesehen, also es gibt nicht viele Menschen, die dafür Verständnis haben persönlich. Es geht nicht um Verständnis, sondern es geht um fachkundige Betreuung durch einen Psychologen und einen Psychiater. Du hast zum Thema Mut angerufen, warum eigentlich? Ja, zum Thema Mut. Ich habe nachher wirklich den ganzen Mut persönlich, menschlich so zusammengerissen, so zusammengenommen. Ich war absolut am Ende. Ich konnte nicht mehr. Viele Menschen sagen auf jeden Fall zu Recht, ja, der müsste eingesperrt werden, eventuell, kann gut sein. Aber letztendlich muss ich persönlich sagen, ich habe mir meinen ganzen Mut so sehr zusammengenommen, dass ich mir Hilfe gesucht habe, dass irgendwas nicht stimmt. Und ja, okay. Und das ist... Und immerhin rufst du hier an, das muss man ja auch einrechnen. Genau. Ja. Es gibt leider viele, die jetzt draußen uns zuhören, die ähnlich ticken und die sich eben nicht äußern. Du äußerst dich. Das ist ein sehr, sehr Tabuthema auch, ja. Und das ist wirklich eine Sache, die sehr sensibel ist. Und deswegen rufe ich auch an, weil mir wird zwar jetzt gerade geholfen, aber ich möchte ganz gerne andere Menschen, die hier draußen sind, die eventuell eine andere Möglichkeit, also eine andere Neigung, auch eine andere Neigung haben oder eventuell die gleiche, dass sie eventuell sensibilisiert werden dazu, eventuell sich helfen zu lassen, dass sie einfach nicht aufgeben. Das finde ich eine gute Sache. Und deswegen ruhig an wegen Mut. Aber jetzt geht es erstmal um dich. Ich glaube, du bist erst am Anfang. Du bist in dieser Gruppe, das finde ich schon mal sehr gut. Jetzt werden wir dich im Hintergrund noch beraten, wo du eine kompetente psychologisch-psychiatrische Betreuung für genau dein Problem bekommst. Du wirst wissen, dass es spezielle Programme in der Charité in Berlin gibt, Ganz genau, ja. Es gibt aber mittlerweile auch andere Universitätskliniken, die sich dieser Sache jetzt auch, diese Sache auch angeeignet haben. Darüber werden wir dich jetzt informieren und ich hoffe sehr, dass du das dann auch in Anspruch nimmst und weiter an dir arbeitest. Ja, werde ich auf jeden Fall tun, definitiv. Ja. So wie mir Psychotherapeuten oder Psychiater gesagt haben, wird man das nie aus sich rauskriegen, aber man lernt es zu kanalisieren und damit umzugehen. Genau. Und das ist das. Und deswegen bin ich auch quasi in Düsseldorf auch und in der Therapie und habe mich versucht, Mut zu machen und habe auch versucht anzufangen, an mir zu arbeiten auch und bis heute auch und dementsprechend her, dass ich nicht irgendwann eventuell irgendwelche Übergriffe machen kann und das nicht steuern, Eventuelligkeiten nicht steuern kann durch meine Neigung. Ja, und da habe ich großen Respekt vor und sehr gut, dass du es machst. Bist du eigentlich im Moment noch in einer Beziehung? Nein, ich bin allein. Okay. Gut, Jan. Danke, dass du angerufen hast. Danke für deinen Mut. Ich bedanke mich auch. Ich finde das, wie gesagt, finde das sehr gut. Geh weiter diesen Weg und du gehst den richtigen Weg jetzt. Da bin ich ganz sicher. Ich bedanke mich ganz herzlich, Tom. Du legst auf und wir melden uns gleich wieder. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Auf Wiedersehen. Tschüss. Mach's gut. Ciao. 1.51 Uhr haben wir und hier ist Liliana. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Liliana, ne? Liliana. Genau, richtig. Liliana. Liliana. Schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ach, ich rufe zu dem Thema Mut an. Und zwar betrifft es eigentlich mich nur halb. Aber mein Ehemann ist der mutigste Ehemann der Welt. Und das sollte man auch mal gesagt haben. Na, da sind wir gespannt, was du uns erzählen wirst über deinen Ehemann. Ja, ich bin HIV-positiv seit 13 Jahren. Wie kommt's? Wo hast du dich infiziert? In einer fünfjährigen Beziehung, wo ich das nicht wusste. Und woher hatte die Person das? Das habe ich nie erfahren, weil er ist dann verstorben beim Autounfall. Mhm. Und dann hatten die Ärzte in Hamburg-Harburg im Krankenhaus gesagt, von wegen, dass er die und die Erkrankung hat. Mhm. Da er verstorben ist, durften sie mir das sagen. Ah, ja, dann bin ich von da aus direkt wieder runter nach Nordrhein-Westfalen zu meiner Schwester. Irgendwo musste ich ja hin. Ja, und dann bin ich da gut aufgehoben worden und war natürlich klar direkt HIV-positiv. Ein Megaschock. Ja, heute noch. Das heißt, ich habe auch heute noch Angst wegen meinem Mann und so. Wir passen zwei auf und machen dies und machen das. Ja, diese Diagnose, du hast wann genau bekommen? 2003. Mhm. Ja. So, das ist so ein bisschen die Vorgeschichte. Erzähl von deinem Mann. Mein Mann ist der beste Mann der Welt. Und er ist der mutigste Mann der Welt? Und der mutigste Mann der Welt, ja. Warum? Weil er keine Angst vor meiner Krankheit hat. Ach so, meinst du das? Ich verstehe. Das heißt, ich verstehe. Er ist einfach, mein Mann ist der beste Mann der Welt. Du warst jetzt, zeitlich kriege ich es gerade nicht, du hast deinen Mann natürlich erst kennengelernt, nachdem du das schon wusstest, klar. Ja. Und hast du gleich mit offenen Karten bei ihm gespielt, als du ihn kennengelernt hast? Er ist auch dann direkt am ersten Tag bei mir eingezogen. Er ist am ersten Tag gleich bei dir eingezogen? Ja. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ach, wir waren Kinderfreunde. Mit 12 Jahren habe ich meinen ersten Kuss von ihm gekriegt. Ach so, ihr kanntet euch also schon. Ja. So, dann haben wir uns über Facebook wiedergefunden, habe ich ihn angeschrieben. Ja, und dann kam er auch direkt am nächsten Tag. Wie, und dann ist er gleich bei dir eingezogen? Ja. Das gibt's ich fand ja nicht. Das schön. Doch, und ein Jahr später haben wir geheiratet. Und war er denn in keiner Beziehung zu der Zeit? Nein, zum Glück nicht. Wie der kommt? Wie viele Jahre hattet ihr euch nicht gesehen? Ja, 20. Hatte ich 20 Jahre nicht gesehen? Da habt ihr einmal Facebook-Kontakt, dann kommt er dich besuchen und bleibt direkt da? Natürlich, ich war schon immer eine Hübsche, damit ihr weiß ja, was er kriegt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass du eine hübsche Frau bist. Ich wundere mich nur. Das ist mir so fremd, sowas. Aber es gibt alles. Es gibt alles einfach in der Welt. Ja, wenn man sich schon kennt seit der Kindheit. Ja gut, aber wenn man sich... Ich würde doch jetzt nicht jemanden, den ich 20 Jahre nicht gesehen habe, selbst wenn ich den damals toll gefunden hätte, zu dem würde ich doch nicht am ersten Tag einziehen gleich. Nie und nimmer. Ich würde mich erst mal... Ich fand das total toll. Na gut. Ich hatte eine riesengroße Wohnung für mich ganz alleine und den Hund. So, aber was viel interessanter vielleicht ist, wie hat er reagiert, als du gesagt hast, ich bin HIV-positiv? Ja, hast es halt, hat er gesagt. Hast du es ihm auch am ersten Tag schon gesagt? Direkt beim ersten Telefonieren. Ah. Habe ich ihm schon gesagt, ich bin HIV-positiv, hat er gesagt, ja und? Welche Vorsichtsmaßnahmen ergreift er denn? Du hast ja gerade schon so eine Andeutung gemacht, aber welche Vorsichtsmaßnahmen ergreift er da, oder auch du, damit er sich nicht ansteckt? Also am Anfang, wo unser Virus, wo meine Viruslast nicht unter der Nachweisgrenze war, da hatten wir natürlich mit Kondom verhütet. Jetzt ist aber auch noch der Kinderwunsch da, den wir beide immer stark haben. Wir sind auch für den Kinderwunschbehandlung und alles. Und meine Viruslast ist und also ist nicht mehr nachweisbar. Meine Helferzellen sind bei 678, das ist eigentlich ganz gut. Jetzt versuchen wir es alle 3 Monate einmal auf normalen Wege Sex zu haben, ohne Kondom. Das heißt, aber nicht öfter. Ein Restrisiko ist nach wie vor für ihn da, dass er sich infiziert. Das könnte eventuell auch, ja, wenn deine auch wenn die Virus... Es gibt ja noch gar keine Ergebnisse darüber, was, wie, warum... Jetzt muss ich nochmal fragen, ich habe das damals alles immer verfolgt, die neuesten Meldungen von HIV, aber ich weiß das jetzt nicht mehr genau einzuordnen. Ist, wenn du schwanger wirst, besteht die Gefahr, dass dein Kind auch HIV-positiv ist? Dass die Gefahr, dass das Kind HIV-positiv werden könnte, ist bei der normalen Geburt. Wenn das Kind per Kaiserschnitt rausgeholt wird, werden die ganzen Rachenräume und sonstiges sofort ausgesaugt. Also überall, wo Flüssigkeit reinkommt, wird direkt ausgesaugt und richtig ausgesaugt, dass da nichts mehr drin ist. Das heißt? Und dann ist das vielleicht noch nur 5% Chance, dass es das kriegt. Da hast du dich schon gut informiert. Ja, sehr gut. Und diese 5%, das 5% Risiko, dass das Kind das bekommt, nimmst du in Kauf? Kann man natürlich auch darüber diskutieren, ob das okay ist, das in Kauf zu nehmen. Doch, warum? Guck mal, ich lebe jetzt seit 2003 lebe ich damit. Ich kenne auch viele Kinder, die diese Krankheit haben, die auch da sind, wo ich bin, in zur Behandlung. Und denen geht es auch nicht schlecht, den Kindern. Im ganzen Gegenteil. Wir wollen die Krankheit, nun weiß Gott, nicht verharmlosen. Nach wie vor, man kann viel machen heute, man kann sehr viel mit Medikamenten machen. Nach wie vor ist es eine schwere Erkrankung und die unter Umständen auch tödlich enden kann. Das ist ja klar. Das ist klar. Ich wundere mich über deinen Mann, muss ich ehrlich sagen, und auch über dich, dass ihr das Risiko eingeht, abgesehen mal von dem Kind, dass er sich bei diesen Produktionsversuchen infizieren kann. Ja, aber wenn du 3-mal im Jahr Sex hast oder so, dann passiert da nicht wirklich viel. Naja gut, das ist ja nur kein Argument. Du weißt, mit einem, man kann 10 Jahre keinen Sex haben, hat einmal Sex und hat HIV. Also, ja, stimmt. Das ist schon eine gewisse Leichtfertigkeit, muss ich sagen. Eine gewisse auf jeden Fall, ja. Ja, finde ich schon. Er spielt mit seiner Gesundheit. Du trägst indirekt die Verantwortung und eventuell kommt ein Kind auf die Welt, das auch noch eventuell HIV-positiv ist. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ein Kind auf die Welt kommt, HIV-positiv wäre, ist es doch trotzdem noch genauso liebenswert wie alles andere auch. Ja, darüber müssen wir gar nicht reden. Und wenn man die Shirin anguckt, hier bei Stern TV immer sitzt. Aber, also was ich auf jeden Fall gehört habe, Liliana, ist, dass du deinen Mann über alles liebst. Und was ich ja auch wirklich ganz toll finde, bei allen kritischen Anmerkungen jetzt, dass dein Mann so dich unvoreingenommen akzeptiert hat und liebt. Das finde ich toll. Du hast immer eine schwere Erkrankung, eine schwere Infektionserkrankung und der nimmt dich sofort und sagt, ist mir doch egal, ich liebe dich so, wie du bist. Ja, das ist Mut und das finde ich auch ganz toll. Das muss man ganz offen sagen. Und das ist ein großes Glück auch. Ja, und deswegen habe ich angerufen, weil das muss auch mal laut gesagt werden. Das muss laut gesagt werden. So, jetzt ist es euer Leben, ihr habt es zu verantworten. Ich drücke die Daumen, dass dein Mann gesund bleibt. Und ich drücke vor allen Dingen auch die Daumen, dass wenn das Kind auf die Welt kommt, dass das Kind auch richtig kerngesund ist. Alles gut. Danke. Alles Gute wünsche ich dir und schönen Gruß an deinen Mann. Danke. Tschüss. Alles klar, ciao. Der hört selber zu. Ah, schönen Gruß an den Herrn Gemahl. Alles Gute, tschüss. Genau, alles klar, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute. Unser Thema Angst. Ach, Angst, jetzt bin ich schon bei der Angst. Das Thema Mut. In der Technik Tim Gohnke. Und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Und morgen in der freien Themennacht, wie immer, könnt ihr ab 0 Uhr kostenfrei unter unserer Telefonnummer 0800 220 50 50 anrufen. Gute Nacht. Tschüss, tschüss. Bis morgen.